Erster Jahwe sprach zu mir. Ein Mann schickt seine Frau weg. Sie geht und heiratet einen anderen Mann. Kann der erste Mann dann zu ihr zurückkehren? Das Land würde dadurch unrein werden. Du warst aber mit vielen anderen Göttern. Solltest du trotzdem zu mir zurückkehren dürfen? Das sagt Jahwe. Zweite Schau auf die hohen Hügel. Wo hast du nicht schlecht gehandelt? Du saßt an den Wegen und wartetest wie ein Räuber. Du hast das Land unrein gemacht mit deinen schlechten Taten. Dritter, es gab keinen Regen. Es fiel kein später Regen. Aber du warst wie eine Frau, die sich nicht schämt. Du wolltest dich nicht schämen. Vierter, jetzt aber rufst du zu mir, mein Vater. Du warst mein Freund, als ich jung war. Fünfter, wird er immer zornig sein? Wird er für immer böse bleiben? Du sagst das, aber du tust weiter Böses. Du machst es noch schlimmer. Sechster, Jahwe sprach zu mir in den Tagen von König Josia. Hast du gesehen, was das untreue Israel getan hat? Sie ging auf jeden hohen Berg. Sie ging unter jeden grünen Baum. Dort hat sie andere Götter angebetet. Siebter, ich dachte, nach all diesen schlimmen Dingen wird sie zu mir zurückkehren. Aber sie kam nicht zurück. Ihre Schwester Juda, die auch untreu war, sah das. Acht, Juda sah, dass ich Israel weggeschickt hatte. Israel war untreu gewesen. Ich hatte Israel einen Trennungsbrief gegeben. Aber Juda, die untreue Schwester, hatte keine Angst. Sie ging auch hin und betete andere Götter an. Neunter, durch ihre leichte Untreue machte sie das Land unrein. Sie betete Götzen aus Stein und Holz an. Zehnter, aber Juda, die untreue Schwester, kam nicht von ganzem Herzen zurück. Sie tat nur so, als ob. Das sagt Jahwe. Elfter, Jahwe sprach zu mir, Israel, das untreu war, ist weniger schuldig als Juda. Zwölfter, geh nach Norden und rufe diese Worte. Sprich, kehre zurück, du untreues Israel. Das sagt Jahwe. Ich werde nicht länger böse auf euch sein. Denn ich bin gnädig. Das sagt Jahwe. Ich bleibe nicht ewig zornig. Dreizehnter, erkenne nur deine Schuld. Du hast dich von Jahwe, deinem Gott, abgewendet. Du bist viele falsche Wege gegangen. Du hast fremden Göttern unter jedem grünen Baum gedient. Aber mir habt ihr nicht gehorcht. Das sagt Jahwe. Vierzehnter, kehrt zurück, ihr untreuen Kinder. Das sagt Jahwe. Denn ich bin euer Meister. Ich werde euch nehmen, einen aus jeder Stadt. Ich werde euch nehmen, zwei aus jeder Familie. Ich werde euch nach Zion bringen. Fünfzehnter, ich will euch Hirten geben, wie ich es will. Sie werden euch gut führen und klug sein. Sechzehnter, wenn ihr dann viele werdet und das Land füllt, sagt Jahwe. In jenen Tagen wird man nicht mehr sagen, die Lade mit dem Gesetz Jahwes. Niemand wird mehr daran denken. Man wird sie nicht vermissen. Man wird keine neue Lade mehr machen. Siebzehnter, in jener Zeit wird man Jerusalem, Thron Jahwes, nennen. Alle Völker werden sich dort versammeln. Sie werden wegen Jahwes Namen kommen. Sie werden nicht mehr ihren eigenen bösen Gedanken folgen. Achtzehnter, in jenen Tagen werden Juda und Israel zusammen sein. Sie werden aus dem Land im Norden kommen. Sie werden in das Land kommen, das ich euren Vätern gegeben habe. Neunzehnter, ich dachte, ich will dich wie meine Kinder behandeln. Ich will dir ein schönes Land geben. Es soll das beste Land unter allen Völkern sein. Ich dachte auch, ihr werdet mich, mein Vater, nennen. Ihr werdet mir immer folgen. Zwanzigster, aber ihr vom Volk Israel seid mir untreu geworden. So wie eine Frau ihrem Mann untreu wird. Das sagt Jahwe. Einundzwanzigster, hört. Auf den hohen Hügeln ist lautes Weinen. Es ist das Weinen der Kinder Israels. Sie waren falsche Wege gegangen. Sie hatten Jahwe, ihren Gott, vergessen. 22. Kehrt zurück, ihr untreuen Kinder. Ich will eure Untreue heilen. Sie sagen, hier sind wir kommen zu dir. Denn du bist Jahwe, unser Gott. 23. Der Lärm von den Hügeln ist falsch. Der Lärm von den Bergen ist falsch. Nur bei Jahwe, unserem Gott, ist Rettung für Israel. 24. Die Schande hat alles weggenommen, was unsere Väter hatten. Das war seit unserer Jugend. Ihre Schafe und ihre Rinder. Ihre Söhne und ihre Töchter. 25. Wir wollen uns in unserer Schande hinlegen. Unsere Schmach soll uns bedecken. Denn wir und unsere Väter haben falsch gehandelt gegen Jahwe, unseren Gott. Das war von unserer Jugend bis heute. Wir haben nicht auf die Worte Jahwes, unseres Gottes, gehört.